Kundgabe 5833. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.12.1953. Tag des Herrn. Gebot: Den Tag des Herrn sollet ihr feiern. So ist es euch geboten worden, auf dass ihr Menschen nicht dessen vergesset, der euch erschaffen hat, der euer Vater ist, zu dem ihr nach endlos langem Wandel wieder zurückkehren sollet. Es sollte dieses Gebot für euch unnötig sein, denn des ewigen Gottes solltet ihr ständig gedenken, weil euch alles Erleben und jedes Schöpfungswerk um euch an ihn gemahnet. Es sollte wahrlich keines Gebotes bedürfen, sondern von selbst solltet ihr eure Gedanken ihm zuwenden. Und keinen Tag solltet ihr vorübergehen lassen, ohne mit ihm in innige Verbindung getreten zu sein. Ein jeder Tag sollte für euch ein Tag des Herrn sein, wo ihr in inniger Gebetsgemeinschaft euch seiner Liebe und Gnade empfehlet. Doch es musste euch Menschen ein Gebot gegeben werden, damit die Zeit der Lauheit überbrückt werde, damit ihr erinnert werdet an eure eigentliche Aufgabe, euren Gott und Schöpfer zum Inhalt aller eurer Gedanken und eures Strebens zu machen. Solange also ihr den Zweck eures Erdenlebens noch nicht erkannt habt, solange ihr Gott noch fernsteht, solange er euch noch nicht zum Vater geworden ist, müsstet ihr dazu angehalten werden, an einem Tag euch mit solchen Gedanken zu befassen, die geistig gerichtet sind. Ihr müsstet hören oder lesen von ihm, dem ihr euer Dasein verdanket. Ihr müsstet um seinen Willen erfahren, und es muss euch vorgestellt werden, was ihr tun sollet, um ihm nahe zu kommen, um selig zu werden. Darum wurde euch Menschen das Gebot gegeben, den Tag des Herrn zu heiligen, einen Ruhetag einzulegen nach den Arbeitstagen und an diesem Ruhetag Verbindung zu suchen mit eurem Gott und Schöpfer. Dieser Tag soll immer wiederkehren. Er soll für euch zur Regelmäßigkeit werden, solange es euch noch nicht selbst dazu drängt, aus jedem Tag, der euch geschenkt wird, einen Tag des Herrn zu machen, sodass ihr auch inmitten eurer Arbeit die Gedanken hinaufsendet zu ihm, dass ihr ihm all euer Denken und Handeln anempfehlet, dass ihr ihn zu jeder Stunde euch gegenwärtig sein lasset, dass ihr in innigem Verkehr mit eurem himmlischen Vater stehet, dass jede Trennung zwischen ihm und euch aufgehoben ist, dass ihr in und mit Gott lebet und schaffet auf Erden. Dann ist wahrlich ein jeder Tag in eurem Leben ein Tag des Herrn, ein rechter Feiertag der Seele, die immer bei ihm weilet, wenngleich der Körper irdisch tätig ist. Und dann habt ihr wahrlich kein Gebot vonnöten, dann gebietet euch nur euer Herz, das von Liebe erfüllt ist, zum Vater. Und dann dienet ihr ihm ohne Gebot, freudig und eifrig. Ihr seid für ihn tätig, weil die Liebe euch treibt, weil ihr nun heimgefunden habt zu eurem Vater von Ewigkeit. Amen.